2. Sabine am Strand und im Swimmingpool. Nein, nicht! Julchen in der Badewanne und Julchen beim Laufen lernen. Die Familie beim Kaffee trinken und beim Ausflug mit dem neuen Auto. Pass auf! Was Sie mit Alpha festhalten, kann Ihnen niemand mehr wegnehmen. Ob Dia oder Papierbild, Alpha garantiert gestochen scharfe Bilder und klare Farben. Ob Spiegelreflex oder Pocket, Alpha gibt es für jede Kamera. Mit Alpha macht das Klicken Spaß. Wann klicken Sie mal wieder?